mein Glas leer ist und ich kann kaum noch stehen. Ist die Kellnerin angepisst, wird's langsam Zeit zu gehen. Mangelt es an Feinmotorik und aus Spaß wird langsam Zorn. Fehlerhaft in der Grammatik war's für heute der letzte Korn. Sitzen flotte Sprüche locker, sieht schlecht aus finanziell. Falle ich vom Barhocker, sollte ich gehen, aber schnell. Falle ich auf den Tresen, bin ich stolz wie ein Einhorn. Dann war es das für heute gewesen, dann war's der letzte Korn. Bin ich zu Hause angekommen, um mein warmes Bett zu suchen. Hat's mich noch immer überkommen, nachts um drei die Ex anzurufen. Drum trink ich um vier ein letztes Bier und bring diese Zeilen zu Papier. Nie wieder alles von vorn, nie wieder ein Bier und ein Korn.